Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Herzlich willkommen bei Die Propheten. Heute nicht in der Universität und nicht zu zweit. Heute bin ich alleine bei mir zu Hause. Ursprünglich wollte ich an dieser Stelle eigentlich einen Live-Reisebericht hochladen als Folge, sage ich mal. Aber das wurde leider nichts, weil ich bei der Anreise schon ultra angepisst war. Bin mit der Deutschen Bahn gefahren, dazu gleich mehr. Und als ich dann doch angekommen bin in München, an meinem Urlaubsort, wo ich Urlaub gemacht habe, war es so schön, dass ich ehrlich gesagt gar keinen Bock hatte, die ganze Zeit mit dem Mikrofon rumzurennen und mich wie ein Idiot mit mir selbst zu unterhalten. Auch jetzt gerade fällt mir das äußerst schwer, weil ich schon einige Takes hatte jetzt. Ich erzähle einfach mal von meinem Urlaub ein bisschen. Die Anreise, ich fange mal mit der Anreise, mit dem Anreisetag nach München an. Meine Freundin ist mit dem Auto vorgefahren. Ich musste dann alleine mit dem Zug fahren, nachfahren. Sie hat mir auch die Sitzplätze gebucht, aber nicht darauf geachtet, dass sie mir eine Verbindung mit dem ICE nach München raussucht. Und dann musste ich mit dem ICE fahren. Mit dem ICE, Leute, fahrt niemals mit dem ICE, mit der Deutschen Bahn. Der ICE in Bielefeld, der abgefahren ist, war verspätet. In Hannover, der ICE nach München, war verspätet. Und das Allerbeste, der Waggon, dieser Wagen, in dem ich sitzen musste, das war, keine Ahnung was, Ende 80er, Anfang 90er oder 70er, was weiß ich, der letzte Scheiß ohne Klimaanlage. Und es waren draußen locker 35 Grad. Und je weiter man in den Süden kam, wurde es auch noch wärmer. Abartig, richtig dreckig. Na, und dann sitzt du da mit Sack und Pack und schwitzt dir einen ab. Und ich wollte ein paar Takes machen. Ich habe da auch ein bisschen was aufgenommen, aber ich war so angepisst. Ständig war alles verspätet. Keine Ahnung, ich glaube, das machen wir irgendwann mal in so einer Special-Sendung, dass wir meine Outtakes mal kommentieren und uns darüber Gedanken machen und uns darüber lustig machen, was ich da so erlebt habe. Es war auf jeden Fall nicht schön. Alles war am Kleben, es war so ekelhaft. Und das Allerschlimmste war dann, ich glaube, um 20 Uhr wäre ich in München angekommen und um 17 Uhr steigt eine Dame ein in den Zug, das hätte Oma Opel sein können aus der letzten Folge, also leicht korpulent, ne? Und die war ja selber voll am Saften, ne? Aber dann beschwert die sich, dass es in dem Zug, wo es keine Klimaanlage gab, da gab es keine Klimaanlage, das muss man dazu sagen, keine Klimaanlage. Und dann rennt die zum Fenster und sagt, es zieht und schließt alle Fenster in diesem Wagen, ne? Ey, ohne Scheiß. Pralle Sonne und dann noch die Fenster zu. Also da habe ich echt gedacht, so Leute, ist nicht. Aber egal, auf jeden Fall hat sich keiner getraut, den Mund aufzumachen. Die hatte Arme wie Bud Spencer, die hätte uns alle weggehauen. Ja, und dann musste ich ungefähr die letzten 2 bis 3 Stunden in der Bullenhitze ohne Luftzug da mit diesem Zug fahren, mit dem IC. Ich empfehle an dieser Stelle, fahrt niemals mit der Deutschen Bahn. Fahrt lieber mit dem Auto oder geht zu Fuß. Das ist das Allerbeste. Ja, das war dann so die Hinfahrt. Die Züge waren ständig verspätet. Da konnte man die Uhr nachstellen. So schlecht war das. Ich frage mich auch, man zahlt dafür Geld. Man zahlt Geld. Das, so ein Ticket nach München von Bielefeld aus oder von NRW, das kostet zu der besten Zeit kostet das 140 Euro. Und wenn man so ein Sparticket bekommt, 89. Das Minimum ist 89, was man dafür zahlt und kriegt so eine Scheiße geboten. Also, weiß nicht, da kann man auch gleich nochmal 50, 60 Euro drauflegen oder ein 100er und dann kannst du fliegen und dann bist du aber in 2 Stunden da und nicht in 6 oder 7 Stunden. Wenn man dann noch die Verspätung draufrechnet, dann dauert es teilweise 8 Stunden, das ist der Knaller. Ja, Deutsche Bahn ist zum Kotzen. Ja, dann meinen ersten Tag in München, wie habe ich den verbracht? Ich bin in die Stadt gefahren. Dort waren wir an der Isar, an so einem Seitenarm der Isar, an so einem Bach, Eiswellbach. Und das Coole, vielleicht einige kennen das nicht, aber ihr könnt das mal googeln oder auf YouTube angucken. Das ist so ein Bach, der entspringt aus der Isar, so ein Seitenbach einfach. Und der Strom ist am Anfang dieses Baches so stark, dass da Leute surfen mit dem Surfbrett. Also das ist schon cool. Tja, und weil wir faul waren und die Stadt München schon kennen, also meine Partnerin und ich, wir kennen schon München, wir waren da schon öfters, Ja, und dann haben wir uns einfach, weil wir faul waren, dort einfach im englischen Garten an diesem Bach gesetzt und haben uns die Füße da reingehalten und ganz entspannt den Tag ausklingen lassen. Also wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, außer da durch die Stadt zu bummeln. Und dann waren wir da den ganzen Tag am Fluss oder am Bach, mehr oder weniger, im englischen Garten. Das war ganz toll. Da ist leider nichts Auffälliges passiert, worüber ich sagen müsste, ja, das ist jetzt etwas, was man kommentieren sollte. Dann waren wir einen Tag am Luessee, die Langwieder Seen aus München. Der Langwieder See selber, da wurde, glaube ich, das sind beide so Baggerseen, aber das Wasser kommt irgendwie, keine Ahnung, was über Flüsse und sonst nicht was, aus so Bergquellen und so, ist richtig cool. Das Wasser ist total klar, also das ist so türkisfarbend. Da ist was ganz Witziges eigentlich passiert. Also, also diese Bayern, diese typischen Bayern, die sprechen ja auch schon so ein bisschen mit Dialekt, aber wenn die dann ausflippen, das ist schon ganz witzig. Also ich kann das jetzt nicht eins zu eins nachmachen, aber da war so eine Frau, die hat die ganze Zeit ihre Kinder angekackt, weil sie die mit Sonnenmilch einschmieren wollte. Und dann schreit sie ihr Kinder an und alle hören das so: Bist du deppert? Ich hab gesagt, schau mir an, hab ich gesagt. Ne? Und dann die ganze Zeit so: Bist du deppert? Und oh Gott, ey, echt ohne Scheiß. Und dann, ja, also Erziehung gleich null, ne? Also der Erfolg der Erziehung, Flop, also Vollflop, ey. Da habe ich mir auch gedacht, ey, komm, verpiss dich, ne? Ja, war jetzt nicht ganz so spannend, aber das Wasser war ganz gut und meine Freundin, die ich sonst immer eigentlich am liebsten. Nein, also manchmal gibt es so Momente, da kommt man einfach zum Kochen, so. Da denkt man so: Warum denn jetzt so? Was denkst du dir dabei, ne? Aber erstaunlicherweise, wir haben uns im Urlaub so gut wie gar nicht angezickt oder so. Es war richtig cool, also voll entspannt. Also das Krasse ist, so manchmal denken Frauen auch nicht nach, habe ich das Gefühl. Oder die haben eine andere Logik als wir. So, ja, keine Ahnung. Die haben andere Denkschritte. Aber das ist auch egal. Aber im Urlaub haben wir uns richtig gut verstanden. Das war die Hauptsache. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, ich neige dazu zu übertreiben. Meine Freundin ist gar nicht so dumm. Die hat einen ganz krassen Bachelor gemacht für irgend so ein Elektrotechnik-Kram, also für regenerative Energien, Ingenieur, Bachelor of Engineering oder Ingenieurswesen auf jeden Fall. Und hat da ihre Abschlussarbeit mit einer 1,3 hingelegt. Also die ist schon, das ist schon ein Fuchs, das ist schon ein Fuchs. Die ist schon schlau. Naja, auf jeden Fall. Und an dem See, da war es schon ganz geil. Und dann sind wir auch einen Tag noch an den Spitzingsee gefahren, in der Nähe des Schliersees. Und der wiederum ist in der Nähe des Tegernsees, also irgendwo in den Alpen. Also das war schon Panorama, du. Das war schon geil. Also da schwimmst du, da paddelst du in so einem See rum. Der war nicht ganz so klar, aber das Wasser war sauber, sehr sauber. Also da sind halt Algen und so am Start und deswegen sieht das grün aus. Aber man kann seine Füße sehen, wenn man mitten auf dem See ist und dann gerade versucht, im Wasser zu stehen, beziehungsweise so gerade ist. Man kann seine Füße sehen. Das war die Hauptsache. Es war sauber. Und wahrscheinlich sah das auch nur so grünlich und so aus, weil der See auch recht tief ist. Na, ist auch egal. Und ja, da waren wir sogar mit dem Bruder meiner Freundin und er wollte mich die ganze Zeit ins Wasser döppen und ich bin dann so ein Kind und weine und bin beleidigt. Und dann paddel ich ans Ufer und denke so: Boah, Arschloch. Natürlich ist er kein Arschloch, aber ja, total zum Kotzen. Also ich mag sowas nicht. Ich bin eher so eine Pussy, wenn ich schwimmen gehe, will er in Ruhe meine Bahn ziehen und wenn dann da einer anfängt, mir Wasser zu spritzen und meine Haare gehen kaputt, dann gehe ich an die Decke. Also dann ist vorbei. Ja, ansonsten war München eigentlich ganz schön. Im Hofgarten kann ich auch nur empfehlen, da kann man ganz gut abhängen. Ich merke gerade, dass diese Folge überhaupt gar nicht lustig wird. Ich wette, die meisten, die haben jetzt schon abgeschaltet. 10 Minuten erst und ich denke mir so: Ja, alles erzählt, ne? Da braucht man gar nichts mehr erzählen. So, alles andere, was irgendwie lustig gewesen sein könnte, ist irgendwie zu persönlich. Ja, naja, und was könnte ich denn noch erzählen? Ich weiß es gar nicht. Die Toiletten. Also die öffentlichen in München sind geil. Die öffentlichen irgendwo an welchen Badeseen im Süden sind auch geil. Aber in der Deutschen Bahn, ne? Da willst du auch nicht den Kuss des Poseidons haben. Ne? Kennt ihr den Kuss des Poseidons? Das ist, mittlerweile gibt es ja nicht mehr diese Toiletten mit diesem Vorsprung, mit dieser Erhebung, sondern da plumpst die Kacke direkt ins Wasser und dann klatscht dir da so ein Wasserstrahl an den Hintern. Ne? Da denkst du, oh, boah. Und wenn dir das auf der öffentlichen Toilette passiert oder im Zug noch besser, dann ist Game Over, dann ist vorbei. Ne? Das ist so abartig. So, boah. Ich hatte die ganze Zeit so ein Desinfektionsmittel dabei für die öffentlichen Toiletten, weil ich bin da kein Freund von. Ich bin da echt kein Freund von, wenn da noch so ein Kackrand an diesen Schüsseln hängt, ne, das ist voll deibel. Also das ist echt nicht cool, das ist übelst abartig. Und man sieht ja auch die Leute, die schwitzen und wenn die dann von ihrem Arsch da, weiß nicht, manche, die sehen auch so aus, als hätten die so einen Grizzly-Arsch. Und wenn dann da so ein Schweißrand auf der Brille ist, ne, wo man sieht so, oh, da so richtig die Abdrücke von den Arschbacken sieht, ne, oder kriegst du Brechreiz, ne, da kommt der ganze Scheiß hoch und dann willst du da auch nicht mehr auf Toilette gehen. Und das war dann irgendwann bei mir der Fall und dann musste ich auch so 2 Stunden einhalten. Ich komme mir gerade voll behindert vor, weil ich so einen Scheiß laber. Ich sitze bei mir zu Hause in der Wohnung. Bin alleine zu Hause, weil ich wohne noch alleine. Wir sind noch nicht zusammengezogen. Darüber könnte ich auch mal einen Podcast machen. Aber die will ja nie. Die will ja auch nie in die Folgen. Ne? Also meine Freundin. Da hat sie keinen Bock drauf. Aber wir haben ja jetzt auch, glaube ich, das wird jetzt die 3. Folge oder 4. Ich glaube, 4. Folge wird das. Sind wir 4 Wochen da am Podcasten. Ja. Ist schon irgendwie stumpf. Ne? Übrigens, jetzt nochmal in Bezug auf die Wette, der T-Bro, der hat es allen Ernstes geschafft. Der hat es geschafft, über 40 Leute da einzuladen, was ich natürlich nicht bedacht habe. Der Penner, der hat ja einen Fußballverein am Start und dann hat er da erstmal sein halbes Dorf eingeladen, dass die unsere Seite liken und jetzt muss ich da so eine Tüte Werthers mit ins Büro bringen am Montag. Falls ihr das hört, könnt ihr alle nochmal Dislike klicken, also die Seite entliken, damit bloß keiner, damit bis Montag, die Wette geht ja bis Montag, das heißt, wenn ihr alle nochmal abspringt, habe ich dann gewonnen. Ich fordere euch dazu auf, nicht unsere Seite liken und nicht teilen am besten. Ja, was könnte ich denn noch erzählen? Ja, und das Allerbeste war, wir machen Urlaub in Anführungsstrichen, und wir kennen die Münchner Innenstadt und meine Freundin fängt dann an, shoppen zu gehen. Ne? Also wir sind im Urlaub und gehen in die Geschäfte, die es bei uns eigentlich auch gibt, und verbringen da wirklich auch Stunden, ne? Nicht mal gerade 5 Minuten, oh, ich kaufe mir mal hier noch schnell eine kurze Hose oder sowas. Nee. Dann geht es erstmal los, dann müssen alle Etagen abgecheckt werden, H&M zum Beispiel, das geht da auf 4 Etagen mit Keller oder so, glaube ich, 3 Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss und ein Keller. Und da muss man erstmal überall durchgehen. Ne? Und das Warensortiment ist das gleiche wie bei uns, nur anders verteilt und ein bisschen größer. Und die haben so eine Home-Abteilung, Home, Deko, das ist, nee, boah. Boah, da bist du im Urlaub und bist schon direkt wieder urlaubsreif, weil du da so einen Scheiß angucken musst. Ja, wir wollen ja bald zusammenziehen und dann ging's los. Boah, hier Deko, das ist ja voll geil, coole Geschirrtücher, coole Betttücher, coole dies, coole das, bla, muss man sich alles, obwohl cool hat sie nicht gesagt, schön. Ne? Ja, so ist das dann halt. Und dann musst du da als Mann einfach mal leiden und denkst dir nach dem Urlaub so, ja, jetzt fährst du nochmal eine Woche weg, ne? Ja, dann vielleicht noch eine Anekdote. Wie viele von euch wissen, der T-Bro und ich, wir sind ja Arbeitskollegen und da hat man Urlaub und der schreibt mich allen Ernstes bei WhatsApp, nicht per Mail, sondern bei WhatsApp an, dass ich doch eine E-Mail beantworten soll. So, also es hat ja einen Grund, wenn ich mein E-Mail-Postfach nicht aufmache, weil ich habe Urlaub. So, und WhatsApp ist so, ja, da schreibt man mal mit Familie, teilt dann seinen Familiengruppen irgendwelche Bildchen, Videos und so. Und da schreibt er mich an und ich sollte eine Mail beantworten. Also du wirst das sowieso hören, du kontrollierst diese Folge bestimmt. Digga, das ist nicht böse gemeint, aber Mann! Ich hatte an dem Tag so einen schönen Tag gehabt. Alles hat gepasst und dann kommt so, ja, hier Teilnehmerin XY möchte gerne einen Termin. Und ich denke mir so, ja, ist mir scheißegal. Hättest du angekündigt per Rundmail, dass ich nicht im Büro bin, dann wäre das gar nicht so weit gekommen. Dann hätte die sich das gleich überlegt. Ne? Aber ist jetzt auch egal. Ist auch egal. Die Sache ist jetzt gelaufen. Der Termin wird jetzt irgendwann nächste Woche stattfinden. Wann werde ich nicht verraten. Das würde zu viel verraten. Wir haben ja Datenschutzpflicht und, und. Und ja, jetzt habe ich da so einen doofen Termin. Schon jetzt abgeklärt, obwohl ich eigentlich im Urlaub war. Officially. Ja, und morgen geht es ja schon wieder direkt in die Uni. Schon wieder direkt. Also da, boah. Da machen wir so Dreharbeiten so für das Referat für Kommunikation der Universität, kurz das Refcom. Die machen so Öffentlichkeitsarbeit für die Universität und da drehen wir so ein Werbevideo. Und ja, boah, voll geil. So über 10 Stunden Dreharbeiten mit irgendwelchen Studierenden, die total unorganisiert sind, die keine E-Mails lesen, aber keine WhatsApp-Gruppe haben wollen, weil 2, 3 Leute WhatsApp für eine Verschwörung halten, aber bei Facebook angemeldet sind. Und dann gibt es wiederum Leute, die haben WhatsApp, aber sind nicht bei Facebook angemeldet. Und dann denkt man sich so, boah, Leute, was ist euer Problem? So, wenn ihr das eine habt, dann könnt ihr auch das andere haben. Das ist eine Sippe. Das ist doch scheißegal. Also, da habe ich mir auch gedacht, so, Leute. Also, wirklich. Da denkt man wirklich so, keine Ahnung. Die teilen jeden Scheiß im Internet, aber reden einen von, ja, ich habe Bedenken wegen des Datenschutzes. Also wirklich, wenn ich jetzt irgend so ein Video like, so Hamster dreht am Rad oder Katze spielt Akkordeon oder so und das like, aber dann denke, ich kann nicht über WhatsApp einen privaten Chat eröffnen, eine Chatgruppe, wo man sowas Belangloses wie eine Planung und Terminabsprachen macht, wo man noch nicht mal persönliche Sachen preisgeben muss und dann noch nicht, nee, da habe ich kein Verständnis für. Also da fehlt mir wirklich die Geduld irgendwie auch. Also da denke ich mir dann so, das waren auch nur 1, 2 Leute, die das waren, die werden das hier eh nie hören oder die wissen auch, dass ich sie nicht mag. Das muss man dazu sagen. Also es ist jetzt kein Lästern. Die mag ich auch so nicht und die wissen das, glaube ich, auch. Also wahrscheinlich mache ich mich gerade unbeliebt. Das wäre es auch noch. Nein, also ich bin sehr direkt, was das angeht. Aber um zurück zum Thema zu kommen, Datenschutz. Also viele machen sich immer solche Gedanken und dann denke ich mir so, ja, man kann doch auch selektieren. Man muss ja nicht seine Fußgröße, seine Penislänge oder sonst was ins Internet stellen und kann diese Sachen ja trotzdem auch nutzen, ohne gleich alles von sich preiszugeben. So, man muss ja nicht jeden Scheiß liken, damit die Musikindustrie zum Beispiel weiß, was ich gerne höre. Oder man muss ja auch nicht jeden Quatsch irgendwie im Internet kaufen, wenn man noch schöne Geschäfte hat, in seiner Innenstadt zum Beispiel. So, Musik-CDs sind auf Amazon genauso teuer wie bei Müller zum Beispiel. Müller, dieser Drogeriemarkt mit allem Möglichen drum und dran. So, da kostet eine Musik-CD genauso viel. Warum gehen die Leute denn nicht in so ein doofes Geschäft? Also, die Leute denken nicht nach. Nee, da fehlen mir wirklich die Worte. Muss jeder selber wissen, wie man mit diesen Sachen umzugehen hat oder auch nicht. Oder, ne, man kann sich auch im Netz bewegen, ohne dass man sofort den Namen googelt und dann findet man alles über diese Person. Andererseits ist es ja auch schön, wenn man erreichbar ist, weil man dann alte Freunde wieder trifft oder irgendwelche alte Feinde zum Beispiel. Das finde ich auch immer ganz lustig, wenn man sieht, so, ach hier, der Spaß damals aus der 3a oder der Idiot aus der 10b oder sonst was, aus dem ist nichts geworden, ne? So, früher der coolste Typ auf dem Schulhof und dann ist er so ein Idiot. Nein, an dieser Stelle muss ich auch wieder sagen, ich wurde nicht gemobbt, ich habe gemobbt. Nein, habe ich auch nicht. Also ich war, glaube ich, eher so ein unscheinbarer Typ. Nein, auch nicht. Ich war der Klassenclown. Ich war eher so der Clown. Aber man muss dazu sagen, ich war Mitläufer. Also wenn jemand gemobbt wurde, war ich natürlich bei den coolen Kids. Bis ich irgendwann genug Charakter hatte, da auch mal mich auszuklinken. Das war irgendwann im Studium. Ja, auch nicht schlecht. Ja, kleine Anekdote dazu vielleicht noch. in der 13. Klasse, wo man eigentlich schon mit der Schule fast fertig ist und eigentlich erwachsen genug sein sollte, da wurde mir noch mit einem Schulverweis gedroht. Weil ich halt immer mit so einer kleinen Clique da am Start war, die waren voll asozial. Und mein Problem ist schon immer, ich war schon immer sehr direkt, sehr direkt. Weißt du, wenn du dann da so ein paar Clowns hast, die wahrscheinlich zu Hause so überprivilegierte Eltern haben, muss man dazu auch sagen. Also einige waren cool, muss man sagen, einige waren cool, aber dann ein, zwei waren da so, die haben dann in der Schule voll die Sau rausgelassen, ne? Aber dann immer so auf subtile Art und Weise oder so, dass es die Lehrer nicht mitbekommen haben. Und ich, der immer sehr direkt war, der hat dann natürlich auch vor allen Leuten irgendwelche Sprüche rausgehauen. Und das wurde auch entsprechend von den Lehrern wahrgenommen. Und ich habe mich immer aufgeregt. Ja, warum kriegen die denn keinen Ärger? Die labern so viel Scheiße aber kriegen keinen Ärger. So, und das hat mich immer ein bisschen frustriert, aber die haben einfach auch gewusst, wie die das machen. Ich war einfach nicht diskret genug. Ich habe einfach immer die Fresse aufgerissen. Und das war, glaube ich, der Fehler. So viel zum Thema Mobbing. Also, ich habe nie jemanden gemobbt. Nur geärgert. Ja, und dann war es soweit in der 13. Klasse. Da haben wir Volleyball gespielt im Sportunterricht. Und da war so ein Mädchen, die war so ein bisschen Außenseiter-like. Also, die war so ein bisschen die war ein Außenseiter. Die hat sich auch nicht selber wirklich integrieren wollen, war äußerst ungepflegt und hatte auch nicht so wirklich die Kunst, sich zu artikulieren. Und dann haben wir Volleyball gespielt und wir haben Schmettern trainiert, also so einen Schmetterschlag, ne? Und die stand zufällig auf der anderen Seite des Feldes. Und das war, ich schwöre bis heute, das war keine Absicht. Aber ich habe die voll weggehauen. Also ich habe den Ball geschmettert. Und die hat den volles Mett, wirklich, die hat den Kopf wie eine Ampel, die hat den Ball volles Mett in die Fresse bekommen. Also wirklich, das hat geklingelt. Und dann ist die ist auch hochgesprungen, weil sie den Ball annehmen wollte und hat sich den Ball in die Fresse bekommen und hat sich in der Luft so gedreht, dass sie direkt auf dem Rücken geballert ist, weil die volle, wahrscheinlich ist die auch ein bisschen zurückgesprungen oder so, so stark war der Schlag gar nicht. Also die ist voll auf dem Rücken geknallt dann, in der Luft so ein bisschen wahrscheinlich dann zurückgeschreckt und dann der Ball und hin und her und dann ist sie voll auf den Boden geknallt. Und dann war die, glaube ich, auch kurz weggetreten, so für ein paar Sekunden. Und der Sportlehrer hat das gesehen, der stand direkt daneben. Ich habe da eine Tafel Schokolade am nächsten Tag geschenkt, dann war das zum Glück fast gegessen. Ich hatte dann noch ein Einzelgespräch mit der Klassenlehrerin und ich musste so beteuern, dass das keine Absicht war. Also es war wirklich keine Absicht, aber die haben mir das nicht geglaubt, weil ich immer mit diesen Idioten abgegangen bin. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich jetzt so abschweife von meinem Urlaubsding. Also irgendwie strange. Aber man muss ja auch nicht immer über Urlaub reden. Aber wichtig ist halt an der Stelle, was ich sagen will, ne? Einmal Arschloch, immer Arschloch. Also für die anderen. Wenn du einmal ein Arsch bist, dann bleibst du es für immer. Und ich konnte mich zum Glück, je älter ich geworden bin, immer mehr beweisen, dass ich doch kein Arsch bin, sondern nur direkt. Ein Arsch, aber herzlich. Na, auch nicht. Herzlich passt nicht zu mir. Und ja, doch. Ich bin, in Wirklichkeit bin ich ein Pantoffelheld. Mann, jetzt habe ich 26 Minuten so einen Scheiß. Wie komme ich vom Datenschutz zum Mobbing? Und vom Datenschutz her, über Urlaub, Filmgruppe, Toiletten. Toiletten ist ein ganz sensibles Thema, finde ich. Ganz, ganz sensibel. Und ihr solltet auch nicht alles, was ich jetzt hier in den paar Minuten gesagt habe, auf die Waage legen. Das ist ganz, das wäre ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Nein. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar Witze, die ich hätte gelesen oder so. Irgendwie nicht so wirklich. Es gab nichts Witziges, was ich jetzt erzählen kann. Ne? Also, weiß nicht. Irgendwie war das so leer. Die Woche. Also es war schön, aber leer. Ich habe nichts erlebt, wo ich sagen kann, boah, daraus könnte ich jetzt irgendwas Lustiges machen oder was Lustiges erzählen. Ja, außer diese nervige E-Mail da vom Tibro. Ja, das tut mir jetzt leid, aber das war unschön. Aber wir haben ja danach telefoniert und uns auch mal so ein Küsschen durch den Hörer gegeben, wie das dann halt so ist, ne? Ich finde, Urlaub ist ja immer geil. Urlaub ist geil, aber Hin- und Abreise, ne, das ist so, boah, das ist so wie weiß nicht, Prison Break oder so, ne? So der Weg in, boah, so mit Hürden verbunden und so. Man kann gar nicht entspannen dabei. So, ich bin auch so ein Mensch, ne? So auf der Rückreise, zum Beispiel vor ein paar Jahren, da waren wir auch mal mit dem Zug im Urlaub und ich habe dann immer so Paranoia. Ich check immer mein Gepäck ab. Ich check dann immer so auch so, was für Leute da sitzen und so und denke dann immer so, okay, da muss man ein Auge jetzt auf den Koffer werfen. Und dann sitzen wir da im Zug oder jetzt auch im Bus gestern auf heute. Und ja, nee, und dann sitzt du da. Und dann sag ich so, ja komm, wir wechseln uns ab mit dem Schlafen, damit wir unser Gepäck im Blick haben. Ja, und dann sagt sie so, okay, und du kannst jetzt, ich pass auf. Und dann, die pennt sofort weg. Und wenn ich dann selber, wenn sie dann wach ist und ich kann mal einschlafen und ich werde dann wach, dann ist sie auch wieder am Schlafen. Und dann denke ich immer so, yo, geil. Also da sitzt nichts gegen andere Menschen. Man kann niemanden vor den Kopf gucken. Aber ich bin lieber misstrauisch, als dass ich den anderen Leuten traue. So, und dann sage ich so, komm, wir wechseln uns ab. Da sind Wertsachen drin, Tablets, Handys, Geld, Bargeld, Papiere, Fahrkarten. Alles ist da in so einem scheiß Rucksack drin oder in einem Koffer oder sonst was. Und dann knackt die da weg. Ne? Also, wenn du das jetzt hörst, sei nicht sauer, aber da pennst du einfach weg. Und ich denke mir so, wow, ja, geil. So, und da sind wir einmal mit dem Zug unterwegs, das war morgens um 4. Und da waren so Leute, so ich weiß gar nicht mehr, ob das Penner waren oder so. Das klingt jetzt voll krass, also Penner waren es nicht, das waren obdachlose Jugendliche, die haben auch erzählt, dass sie, die haben da mit irgendwelchen Leuten gelabert, die haben erzählt, dass sie obdachlos sind und den Lifestyle voll geil finden. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde diesen Lifestyle, was kann man daran geil finden, obdachlos zu sein? Ich finde es geil, nach Hause zu kommen, einen vollen Kühlschrank zu haben, eine Spielkonsole zu haben, Netflix und Amazon Prime zu haben, ja, sowas ist geil. Oder, keine Ahnung, ich mache gerne Musik, ich hab ein Studiomikrofon zu Hause im Arbeitszimmer stehen. Das ist alles geil. Aber was kann man daran geil finden? So, ja, weiß nicht, klar, man muss nicht arbeiten, um nichts zu haben. Das ist geil, aber man braucht ja auch Geld, um was mit seiner Zeit anzufangen. So, man kann doch nicht den ganzen Tag rumsitzen und betteln und sagen, das ist so, das... Das erfüllt doch kein Sein. Egal, auf jeden Fall, und solche Leute, ich schweife immer ab. Solche Leute, die sitzen dann da im Zug und dann denkst du dir so, okay, du checkst den Koffer in einer Stunde ab, ich check den Koffer jetzt ab. Du hast eine Stunde Zeit zu schlafen. Ich schlafe danach. So, und dann denkst du, okay, du kannst schlafen und dann, es war wirklich ungelogen, ich glaube 3.30 Uhr, dass sie da eingestiegen sind. Und das war eine lange Fahrt von 7-8 Stunden. Oder 6-7 Stunden. Und ich konnte nicht einmal schlafen. Und weil es um 3.30 Uhr war und meine Freundin den Abend davor erst um 12 Uhr angefangen hat, den Koffer zu packen, was auch ziemlich cool war, so Last-Minute-Koffer-Packing, würde ich mal sagen, Backpacking. Ja, nee, und dann fängt die da erst um 12 Uhr, so um 12 an damit. Und dann kannst du auch nicht schlafen, ne? Und dann um 3.30 Uhr raus. Und dann pennt sie die ganze Zeit im Zug. Und ich musste wach bleiben. Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen und dann, ja, und dann ist der erste Tag schon im Arsch, weil ich dann den ganzen Tag nur am Pennen war, weil ich einfach nicht, boah, und den Tag davor noch gearbeitet. Da habe ich noch hier in so einem, im Einzelhandel gearbeitet, in so einem Geschäft, was mega gut läuft. Total gut. Zum Glück weiß keiner, wo ich gearbeitet habe. Ja, nee, und ja, man muss ja im Studium so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen, ne? Ja, und dann habe ich davor noch gearbeitet und ich war so im Arsch. Also wirklich, da ist der erste Tag so, den man irgendwie weg ist, wo man genießen kann, einfach vorbei. Ja, was kann ich jetzt noch abschließend sagen? Noch ein paar Worte, halbe Stunde schon durch. Also, wenn ihr irgendwann mal Urlaub machen wollt, nicht wegfahren wollt, fahrt nach München, am besten noch mit einem Auto. Ansonsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man auch überall hin. Und dann geht an den Luzsee. Das ist so ein Badesee, der ist extrem geil. Den kennen fast nur Einheimische. Da sind so gut wie keine Touristen. Und morgens um, ich glaube so bis 12, mitten in der Woche, ist da nichts los. Weil da fährt auch so ein Badebus, da zahlt man 1,50, der fährt 10 Minuten lang. Wirklich, mega geil. Und wenn man dann noch ein Auto hat, dann kann man auch mal in den Alpen düsen und dann nochmal so an so einen See fahren, wo wir jetzt waren, zum Beispiel am Spitzingsee. Das ist schon cool. Also wenn man muss nicht immer ins Meer fahren. Im Süden ist es heiß und wenn du dann noch so einen Badesee hast, bam. Also wirklich, dann geht's voll ab. Ja. Also an dieser Stelle schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es war heute mal mega unlustig. Es war mega unlustig. Ich will mich eigentlich nur die ganze Zeit... Nee, ich will mich auch gar nicht aufregen. Also unterm Strich war der Urlaub extrem toll. Meine Freundin und ich haben uns wenig angezickt, was wir hoffentlich in Zukunft fortsetzen werden. Wir haben uns vorher auch nicht viel angezickt, nur so Kleinigkeiten. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, wir haben jetzt gelernt, darüber hinwegzusehen. Wir haben uns entspannt, hatten unsere Ruhe und sie muss natürlich bei mir auch über vieles hinwegsehen. Ich bin ja ein notorischer Meckerkopf, also den ganzen Tag nur am Rumkacken. Ne? Das ist so meins. Also alles kritisieren. Am liebsten würde ich eine Liste führen und immer eine Beschwerdemail schreiben oder irgendwo eine Beschwerde hinschreiben. Ob per Fax oder E-Mail, ist mir egal. Hauptsache, ich kann mich voll auslassen. Aber das ist auch so typisch deutsch, ne? So, ich habe zwar meine Roots nicht unbedingt in Deutschland. Die sind so ein bisschen verteilt in Europa, so ein bisschen Osteuropa, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und, ja, ich weiß nicht, ne? So, trotzdem nimmt man diese Mentalität an und kann den ganzen Tag rumpissen. So, immer schlechte Laune haben. Es kann die Sonne scheinen und dann beschwere ich mich, dass die Sonne zu warm ist. Es kann regnen und dann beschwere ich mich, dass es zu nass ist. Ne? Also, egal. An dieser Stelle, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, beim nächsten Mal wird's lustiger.